in der eigenen Kindheit gestorben. Die feinen Leute würden dich gern kriechen sehen. Denn die feinen Leute können nicht in den Spiegel sehen. Die feinen Leute würden dich gern kriechen sehen. Denn die feinen Leute können nicht in den Spiegel sehen. Die feinen Leute